Ich hab das alles mal aufgeschrieben, also so richtig mit Sinn und Verstand darüber nachgedacht. Doch ist letztlich alles für'n Arsch, jedes Wort wird irgendwie erfunden, selbst die Kackbuchstaben, als hätte sie irgendein Kind völlig unkontrolliert aufs Blatt gekritzelt und dann hätte irgendwer eine Meinung dazu. Naiver Pessimismus, heute sieht alles anders aus, wie das Kind steht heulend auf der Rutsche, hat Angst vor der Höhe, will runter, aber weiß nicht wie, also wartet es in der Hoffnung, die Rutsche gibt irgendwann nach und alles stürzt ein. Wenn dann alle in den gleichen Trümmern sitzen, wird eventuell alles wieder gut. Destruktion als Mittel zur Heilung. Lass uns irgendwas kaputt machen, einfach nur um zu sehen, dass irgendwas irgendwem noch irgendwie wichtig ist. Lass uns irgendwas kaputt machen, einfach nur um zu sehen, dass irgendwas irgendwem noch irgendwie wichtig ist. Wichtig ist.